ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Jahre Hörspielgeschichte erkunden wir hier zusammen. Und zusammen, zu zweit, heißt, wir sind Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Und wir tun das, indem wir natürlich auch Stücke aus den verschiedenen Staatsformen hören. Nämlich Stücke unter anderem aus der BRD, aber auch der DDR. Und so eine DDR-Produktion, Rundfunk der DDR, hast du mitgebracht jetzt, Nora? Ja, aus dem Jahr 1976, die Grünstein-Variante. Eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Die Legende des DDR-Films, der Regisseur Wolfgang Kohlhase, hat es 1975 geschrieben und wirklich eben rekurrierend auf die Geschichten, die der als großer Erzähler gelobte Ludwig Turek in seinen vielfachen Lebensgeschichten wohl direkt auch Wolfgang Kohlhase erzählt hat. Ja, Wolfgang Kohlhase, der in der DDR-Zeit für die DEFA ganz wegweisende Filmskripte geschrieben hat, aber auch teilweise selber Regie geführt hat, zum Beispiel Der Fall Gleiwitz oder Der Bruch. Und dann aber auch nach der Wende vor allem auch in seinen Drehbüchern für Andreas Dresen nochmal ziemlich bekannt geworden ist und da auch nochmal so einen ganz eigenen Stil gefunden hat. Meines Wissens nach ist Wolfgang Kohlhase wirklich angeregt worden, zum Rundfunk zu gehen und da Produktionen zu machen durch einen anderen Wolfgang, nämlich Wolfgang Beck. Und es gibt Zeugnisse, in denen Wolfgang Kohlhase ganz, ganz wunderbar Auskunft gibt über diese Art und Qualität der Zusammenarbeit. Was passiert in der Grünstein-Variante? Drei Männer sitzen in einer Gefängniszelle in Paris 1939. Die spielen Schach zum Zeitvertreib. Diese Kerngeschichte wird als Rückblende eingebettet in ein Schachspiel in der Jetztzeit der Erzählung. Der Rentner Lodek, ehemals war der eben ein Seemann, spielt mit einem Studenten Schach und versucht vergeblich, sich an die Grünstein-Variante zu erinnern. Und was ist die Grünstein-Variante? Tja, okay, ich bin überhaupt kein Schachspieler. Spielst du Schach? Nein. Grünstein war der Jude im Gefängnis, dem Lodek einst begegnet war. Und wir lernen, dass dieser Lodek mit dem Juden Grünstein, der ein Fleischer war und mit einem griechischen Koch zusammen in einer Zelle sitzt. Und das Schachspiel im Gefängnis, das Spiel der Könige, hier eben bei den armen Leuten zusammengesetzt, distinguiert und führt aber auch eben zum Erzählen dieser Lebensgeschichten zueinander. Ich fand es hochinteressant, diese Situation, diese drei sehr unterschiedlichen Gestalten, die sich da treffen und genau auch natürlich damit die Kriegs- und Verwundungsgeschichte Europas an diesem Punkt im Moment aufzeigen. Es treffen sich ja damit auch drei sehr unlikely people, ungewöhnliche Vitae in dieser einen Zelle. Ja. Das ist erstmal spannend als Grundkonstellation. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es da dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Oder eigentlich das, was Wolfgang Kohlhase in seinen Filmdrehbüchern ja auf ganz herausragende Weise schafft. Also den Figuren so zugewandt zu sein, Biografien empathisch zu zeichnen, Glück, Trauer und alle möglichen anderen Momente zusammenzubringen. Das funktioniert jetzt in diesem Hörspiel leider nur bedingt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es an der Inszenierung liegt, die ja doch auch ein sehr realistisches Setting in dieser Gefängniszelle hat und das vielleicht mit anderen Mitteln, sogar mit demselben Text, das Ganze anders wirken könnte. Also vielleicht, liebe HörspielregisseurInnen da draußen, lohnt es sich auch, das mal zu überlegen, ob das nicht eine Neuinszenierung auch geben kann. Vielleicht noch so ein Funfact an der Seite. Es gibt ja auch von diesem Text schon zwei Versionen. In einer davon spielt Kurt Böwe den Grünstein und in der anderen den Lodek. Also derselbe Schauspieler spielt beide Hauptrollen eigentlich oder beide maßgebliche Rollen in dem Stück. Wir hören jetzt die gleich, wo er den Grünstein spricht. Und ja, ansonsten vielleicht auch noch der Hinweis, dass da doch einige kolonialistische Stereotype drin sind und auch das N-Wort mehrfach verwendet wird. Das sollten wir den Hörenden doch auch mit an die Hand geben oder ans Ohr. Ich würde sagen, wir hören einfach rein, oder? Gerne. Die Grünstein-Variante. Ton ab. Die Grünstein-Variante. Hörspiel von Wolfgang Kohlhase. Eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Schach ist ein schönes Spiel, was? Finde ich auch, Herr Lodek. Ach, es konnten sich nur welche ausknobeln, wie die Araber oder Inder. Ich meine, die so viel Zeit hatten. Kann schon sein. Lässt sich auch nicht verbessern. Haben schon viele versucht, alles Quatsch. Glaube ich auch. Also nehmen Sie mal ruhig die weißen Figuren. Gut. Hat mir imponiert, wie Sie gegen Gastecki gespielt haben. War vielleicht Glück, Herr Lodig. Nicht gegen Gastecki. Gegen Gastecki hilft kein Glück. Ich habe Sie in der Kneipe früher nie bemerkt. Ich bin erst hergezogen. Und was machen Sie tagsüber? Ich habe gerade angefangen zu studieren. Mathematik. Ah, da kann sein, da liegt Ihnen Schach. Obgleich. Gastecki zum Beispiel ist Kellner. Aber er ist Schachspieler, ein schlauer Hund. Ja, es gehört eben immer auch eine Portion Intuition dazu. Zum Beispiel, als ich mal gegen Ajochin gespielt habe, war der völlig blau. Gegen wen? Ajochin. Der Weltmeister. Derselbe. Manche sagen auch Aljechina, das heißt aber richtig Aljochin. Und gegen den haben Sie gespielt? Warum denn nicht? Und wo haben Sie gegen den gespielt? In Nizza. In Nizza? Na, da war ich in meiner Eigenschaft als Seemann. Und da haben Sie gegen Aljechin gespielt? Ajochin. Ja, der hat natürlich gegen 30 Mann gespielt. Simultan. Und ich war der 28. als Gast. Ich erwähne es nur, weil der Ajochin so blau war, dass ihn zwei Mann den Tisch entlang führen mussten. Und er hat trotzdem rein intuitiv den Schachclub Nizza in die Pfanne gehauen. Finde ich enorm, Herr Ludek. Ich meine, dass Sie dabei waren. Ich habe ja nicht immer aus dem Küchenfenster auf den Hof geguckt. Wirklich enorm. Und ein ähnlicher Kopf. Ah, möglicherweise dieser Grünstein aus Polen. Obgleich der theoretisch völlig unbeschlagen war. Na, das kann man aber nicht sagen. Nur das Einzige, was er konnte, war die spanische Eröffnung und die habe ich ihm erklärt. Ja, Moment mal, Grünfeld, der war doch schon 23 deutscher Meister. Außerdem wohnt er in Prag und immerhin hat er eine Verteidigung erfunden. Grünfeld indisch. Habe ich Grünfeld gesagt? Sie haben gesagt, ein ähnlicher Kopf wie Aljechin. Aljochin. Ich meine natürlich Grünstein, nicht Grünfeld, sondern Grünstein. Und der war nie deutscher Meister, der konnte nicht mal Schach spielen. Jedenfalls nicht bis dahin. Das ist ja das Ding. Grünstein. Und der wohnte nicht in Prag, sondern saß im Sommer 39 in Paris, im Knast. Und hat Tag und Nacht Ochsen geschlachtet. Ich begrüße Sie, Herr Scheuche, zu früh am Tag. Ich grüße Sie mit Respekt. Nun blicken Sie auf das gute, stattliche Tier. Was für ein schönes Gewicht, ein Glanz auf dem Fell und das Auge so dunkel und sanft. Guten Morgen, Kamerad. Ich habe ihm schon gebunden die Füße. Wenn Sie gesprochen haben, das Gebet und gebrieft, das Scheuchetmesser lang und scharf, das Chalef, werde ich ihn legen. Was ist los, Kumpel? Ich bitte Sie nun, schneiden Sie mit geübter, frommer Hand. Machen Sie den Schnitt nach dem Gesetz, Herr Scheuchet, und das Blut springt hellrot aus der Kreatur und in Ihrem Auge ist ein Staunen und kein Leiden. Debout! Hey, hey, na komm hoch, Grieche! Grieche! Ein neuer Tag. Was lebt, will nicht lassen, die Welt, nicht ein Mensch und kein Ochse. Es pumpt mächtig sein Herz, aber das Blut springt fort und er wird müde und immer mehr müde und leise geht die Seele davon. Ja, was hat er denn? Psst, was? Lachte. Was? Es lachte der Ochsen. Lunge, Leber, Herz und Milz, nun prüfen Sie, Herr Scheuchet, mit kundiger Hand, sind Löcher, wo Sie nicht dürfen. Ist Trefe womöglich der Ochse? Dürfen die frommen Leute nicht essen sein Fleisch? Ich sage es nur so, Herr Scheuche, der hat mich gekostet, 800 auf dem Markt. Na, wer ist denn dran mit dem Kübel? Der Grünstein ist dran. Sie lächeln, Herr Scheuche, ich sehe Sie lächeln. Dein Ochse, mein lieber Katzer Grünstein, ist koscher. Na, lass mal den Ochsen, bring den Kübel raus. Gedankt sei Gott. Sind Sie ehrlich, ich weiß, dass ich dran bin mit dem Kübel. Gelobt sei Gott, denn es ist Fleisch da, für den Schabbes. Ich geh schon mit dem Vieh. Er setzt aus die Sonnabend und die Sonntag, sonst erst schlachtet, seit ich hier hinzugefügt. Jeden Tag. Die scheinen zu zweit zu schlachten. Ganz durchgedreht. Püree im Kopf. Von Polen kommt. Oh, das kann auch Heimweh sein. Heimweh kann einer haben nach einer Arbeit wie nach einer Gegend. Wo bist du denn her? Ich stamme von Insel Korfu, welche besucht ist von deutschen Kaiser Wilhelm II. Den 11. April in 1905. Der war auch überall, was? Besucht griechische König Georg. Ah ja, ah ja. Ich bin auch mal an Korfu vorbeigefahren. Es war so, dass Korfu Backbord lag. Hast du da unten so gut Deutsch gelernt, Grieche? Ich lerne reichlich Deutsch aus Büchern. Ich beginne mit Kochbuch, alsdann ich füge hinzu die Geschichte von Preußen. Erstaunliche Mischung. Gebratener Biberschwanz, gedämpftes Amelfleisch mit Rotwein, großer Melklos für gewöhnliche Tisch, desgleichen auf Obst gekocht, Bismarck, Moltke, Friedrich III. Genannt, der Sommerkaiser, ich spreche richtig. Jedes Wort. Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf die Welt, ist richtig. Als wenn du bei uns zur Schule gegangen wärst, Grieche. Es war halt ein Mann da in einer weißen Bekleidung, der hat geworfen in jeden Giebel einen Blick, bevor man ihn ausgießt. Ich frage ihn, was hat der Brief, da sagt er mir Merde. Ich will nicht hoffen, es ist eine Epidemie. Merde ist Scheiße. Wissen Sie das genau? Auf Französisch ausgedrückt. An einem Ort, wo der Eiffelturm sich erhebt, möchte man sich eigentlich vorstellen, eine Wasserspielung im Gefängnis. Und vom Frühstück? War noch nichts zu sehen? Nichts war zu sehen von irgendwas. Ah. Frühstück ist, wenn die Sonnenschein rührt an die Kübel. Die klopfen. Und klopfen. Die Tag und die Nacht klopfen. Die Frage ist bloß, auf welchem System. Das ist schwer rauszukriegen, was sie französisch klopfen. Verstehen tut man nichts. Aber gestört ist das ganze Gefängnis. Also merkst du, dass du nicht allein bist, Grünstein? Mit seiner Sünde, vor Gott ist dir da allein. Ah. Ezequiel? Ja, ich habe eine Frage, Gardien. En question, monsieur, kommt hier heute mal ein Chef vorbei? Ich sag ja, moi, mon affaire, c'est la soupe. Hein? Ja, den Sonntag habe ich mir gefallen lassen, aber jetzt will ich wieder raus hier. Allez, donne ton écuelle. Ah, bin Kapitän. Ich verweise auf das internationale Seerecht. Weise darauf hin, dass im Hafen von Fréjus ein Schiff ohne seinen Kapitän liegt, solange ich hier drin bin. Das kann zu Verwicklungen führen, die euch teuer zu stehen kommen. Je comprends pas. Mach auf, du Affe! Ich will den Direktor sprechen! Ich fordere meine Freilassung! Ich will meine Papiere wieder haben! Ich verlange, dass ihr einen Anwalt erscheint! Ihr habt kein Recht, mich einzusperren! Ihr Affenärsche! Verflucht! Verflucht? Ah, mir fehlt nur das richtige Französisch. Ihre Suppe wird kalt, Herr. Und Sie werden Ihre Lage nicht verbessern, wenn Sie schreien. Ich schreie nicht. Ich sage meine Meinung. Man wird sich nicht interessieren für Ihre Meinung. Denken Sie, ich habe nicht verlangt nach der Direktion. Die zweite Woche habe ich einen Brief gerichtet an den Herrn Gefängnisdirektor auf der Hälfte von einem Blatt Papier, was der verrückte griechische Herr hier freundlicherweise in seinem Besitz hat. Ne? Und? Wer ist verrückt in diesem Zimmer? Wer? Ist die Suppe immer so beschissen? Eine schlechte Suppe? War ein schlechtes Rezept? Hm. Gar kein Rezept, es wechselt nur die Farbe und die Temperatur. Aber anständiges Brot. Mhm. Brot ist in Paris gut. Mhm. Ich verstehe von Suppe. Man nehme eine Fasan, zwei Reppen und ein Snap und ein Aase. Ja. Mhm. Alles gekocht. Mhm. Und setze hinzu Butter und Weißwein. Oder Orangensaft. Ja, ja. Original Griechenland. Angerichtet von Orangen, Korinthen, Eissahne und kleine Portion Cognac. Naja, dann warte doch mal mit deinem Orangenschaum, bis wir mit der Brühe hier fertig sind. Dann fressen wir erstmal den Ochsen, den Grünstein umgebracht hat. Morgen schlachtet er vielleicht ein Schwein. Warum sind Sie so beleidigend? Ah. Ein Katze wird nicht schlachten, ein Schwein nicht in seinem Leben. Ich meine ja auch kein Schwein, ich meine einen Hammel. Also zur Abwechslung, meine ich. Ja, ja. Wollte seinem Gott nicht irgendwie zu nahe treten, Grünstein. Ja. Ich bevorzuge andere Sorge. Wie lebt der deutsche Kaiser in Holland? Wer? Der deutsche Kaiser in Holland. Wie lebt er? An den Mann denke ich eigentlich selten. Der Kaiser ist gesund, hat Appetit. Der Appetit hat? Ja, wohnt wieder in eines los? Hör mal zu, Grieche. Der Kaiser ist weg vom Balkon. Der sägt jetzt Holz in seiner Freizeit, habe ich mal gelesen. Das hätte er vielleicht überhaupt machen sollen. Was sagt die Kaiser? Nicht sagt, sägt. Mit der Säge. Die Kaiser sägt? Und die kaiserliche Personal? Na, irgendeiner wird schon mit anfassen. Ah, ich wundere. Ein Monarchist, wie Sie bemerken. Mit einer sadistischen Beziehung zu Delikatessen. Ich würde sagen, ein Koch. Ja, muss er deswegen quälen, die Mitgefangenen mit seiner Suppe? Ich bin ein Koch. Ein Koch von einem Monarch. Na, ist gut, Grieche. Sonst bin ich Admiral Nelson. Bitte? Nelson. Sie müssen ihm nicht einreden. Der Mensch hat sein Schicksal und er kreuzt die Wege von anderen Menschen. Seien Sie gegrüßt, Herr Scheuchet. Ein schöner Morgen. Ich warte schon, dass Sie kommen mit dem geweihten Messer. Sehen Sie sich an, den mit Korn gemästeten Ochsen. Ich habe ihm gebunden die Fies. Ich lege ihn nun, dass Sie ihn schneiden können mit dem Chalef. Schneiden Sie und prüfen Sie. Und lassen Sie mich hoffen. Sag mal, Grünstein, wohnst du schon immer in Polen? Oder bist du aus Deutschland abgehauen? Hitler ade, scheiden tut weh. Ich bin hergereist aus Galizien mit einer ordentlichen Fahrkarte und wegen einem Geschäft. Ich habe nichts zu schaffen mit dem Herrn Hitler. Und warum sitzt du hier drin, Grünstein? Na, man sagt mir keinen Grund. Na, dann kann es lange dauern, weil Sie den Grund erst suchen müssen. Oder hat dich der Zoll erwischt? Sie irren sich, Herr. Ich muss mich nur prüfen vor Gott. Sag mal, Grünstein, spielst du Schach? Nein. Schade. Wäre nicht so langweilig. Hm. Hast du es noch nie versucht? Ich habe es nicht gespielt, nie in meinem Leben. Ach, Mensch, draußen ist Sommer und uns lassen sich hier schmoren. Du könntest es lernen. Was? Schach. Ich bringe es dir bei. Schach ist ein ernstes Spiel. Sehen Sie, Herr Ludwig, ich bin schon in einer ernsten Lage ohne Schach. Das macht natürlich auch Spaß. Bin ich dazu im Gefängnis, dass die Leute sagen werden, einen Spaß hat er gehabt, der Grünstein im Gefängnis? Und womit wollen sie überhaupt spielen? So machen Nudeln in Deutschland? Keine Nudeln. Es wäre vielleicht besser, Sie nehmen mir Brot zum Essen, Herr Lodek. Sieht aus wie Nudeln. Das sind Schachfiguren. Und zwar Bauern. Davon braucht man 16 Stück. Schachgrieche, das Spiel der Könige. Aber jeder kann es lernen. Ich lerne deutsche Sprache und deutsche Kochbuch und griechische Kochbuch. Alles im Kopf, das ist reichlich. So. So. Das ist ein Pferd. Ein Pferd? Na ja, da kommen natürlich noch Ohren ran. Sie arbeiten schön mit Ihren Händen. Ja. Ich habe Schach von meinem Vater gelernt. Allerdings hat er mir immer, wenn er verloren hat, ein paar hinter die Ohren gehauen. Gegen den eigenen Vater, sagt er, gewinnt man nicht. Er war Zigarrenmacher. Ein bisschen, Herr Rodeck, habe ich richtig verstanden, dass Sie ein Kapitän sind? Das bin ich. Auf einem Schiff auf dem Meer? Ja, wo sonst? Wir denken manchmal an das Meer, in unserem Städtel. Wie blau es ist. Und dahinter liegen glückliche Länder mit einem sanften Wind, möchte man hinreisen. Kann ein Schiff reisen bis Griechenland? Kein Problem. Und wie viele Matrosen dienen auf Ihrem Schiff, Herr Ludwig? Ein Bootsmann mit Namen Charlie. Ein Amerikaner übrigens. Und wie viele Matrosen? Matrosen? Brauchen wir nicht weiter. Schade, ja. Was ist schade? Ich habe gedacht, ich werde es erzählen für die Frau und die Kinder und die Nachbarn, wie ich mit einem Kapitän bekannt geworden bin. Es ist schade, dass es so klein ist, ihr Schiff. Mein Schiff ist ein Schiff, Grünstein. Die Leute bei uns sind arm, aber sie haben einen scharfen Verstand. Ein Schiff für zwei Personen werden sie nicht gelten lassen. Ein schnellgehendes Schiff. Als Ketsch getakelt. Ich habe Kojen für 8 Personen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Herr. Wozu sollte man Grünstein zusammensperren mit einem großen Kapitän, ausgerechnet Grünstein? So, das ist ein Turm. Sehen Sie, Grünstein? Ja. Das hier. Turm. Ja. Der steht in der Ecke. Neben dem Pferd. Ja, ich verstehe nichts davon. Ich muss denken an die Juden, die kein Fleisch haben, Herr. Seit der Woche vor Pessach, seit ich abgereist bin. Und wie sie klagen, die Arme heben und schließlich nach Perlitschew schicken zur Konkurrenz zum Katzenbringelmann. Wenn ich die Augen zumach, sehe ich einen Ochsen. Er geht nur weg, bis ich ihn schlachte. Am schönsten haben sie das Pferd gemacht, Herr Ludwig. Aber nehmen Sie ihr Brot zum Essen. Vielleicht ich werde erlernen, dieses Spiel. Verflucht, hier sind Mäuse. Natürlich, sind Mäuse. Die haben über Nacht die Figuren gefressen. Ich habe Ihnen abgeraten, Lebensmittel zu lagern in Form von Schaf. Ja, man könnte sie fangen. Zwar mit Hilfe einer Streichholzschachtel. Haben Sie die Schachtel? Ja, eben nicht. Wie wollen Sie fangen, eine Maus in einer Streichholzschachtel? Ach, nicht in der Schachtel, mit Hilfe der Schachtel. Außerdem müsste ich einen Faden haben. Ich kann geben, die Schachtel, aber ohne Holz. Meine Schachtel reicht, Grieche. Die wird hochkant unter den Waschschüsselrand gestellt. Statt des Fadens geht auch ein Schnürsenkel. Ein bisschen hartes Brot. Herr, vor uns waren Mäuse und nach uns werden sein Mäuse. Ja, Grünstein, ja, du siehst das historisch. Wozu soll ich in Frankreich, das sich so schäbig benimmt, ausrotten helfen, die Mäuse? Die können ja hier auch überall rein. Da guckt ja doch diese uralten Dielen an. Ja. Bin sicher, wenn du da in den Ritzen polst, dann findest du noch was von dem Tabak, den die Aristokraten geraucht haben, wie sie los mussten zur Guillotine. Ja, wissen Sie das genau? Was? Dass man hier hat gehalten, die Aristokraten. Alt genug ist die Bude. Hat man nicht auch geköpft, den König? Hat man. Und die Königin, eine schöne Frau. Ja, die auch. Ah, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein unsicheres Land. Sehen Sie, ich komme an in Paris, ich besuche nur die Toilette auf dem Bahnhof. Ein Polizist nimmt sich den Ausweis, ein Dieb nimmt sich den Koffer, dann nimmt man mir die Freiheit. Was kann ich tun? Nichts kann man tun, wenn Gott nicht hilft. Sind Sie nicht in Schlaf? Still! Warten auf die Maus. Mal ruhig. Ruhig, Grieche. Ja. Wenn Maus nicht kommt, kann ich richten eine Frage? Wie redet man mit Deutsche Kaiser in einem Brief? Kannst du den Kaiser nicht wenigstens nachts ruhen lassen? Muss schreiben, sehr geehrte Kaiser, oder muss schreiben, Majestät, oder muss schreiben, sehr geehrte Imperator? Tut mir leid, wir schreiben uns nicht. Er mir nicht und ich ihm nicht. Kann ich sagen, eine Sache? Mensch, sei doch mal still! Die Wahrheit über eine kleine griechische Knabe. Oh, hat das nicht Zeit bis morgen? Ich will nichts sagen an diese polnische Mann. Da kommt doch keine Maus, wenn du darüber redest. Wenn nicht kommt, kann ich fressen. Also, was soll Grünstein nicht wissen? Es fängt an mit dem Kaiser. Lieber Gott. Es ist die 11. April in 1905. Der Kaiser Wilhelm setzt die Fuß auf Korfu. Es haben aufgestellt die Kinder. Es haben gelernt auf Deutsch. Auch lebe die deutsche Kaiser. Auch eine Knabe ruft. Auch lebe die deutsche Kaiser. Das war die erste, obwohl du redest. Da siehst du, wie frech die sind. Oder wie hungrig. Ja. Ich habe noch den Sportkurier in der Tasche. Moment. Rettung unter die Schüssel. Siehst du? Und ab in den Kübel. Sie haben die Maus. Ja. Die Kaiser reitet sehr schön mit die Adjutant und Ordnanz auf einem weißen Pferd reitet. Mit Elm von Gold reitet die Augen blitzblau. Neben die Pferde laufen die Kinder, laufen, laufen, solange sie können. Zuletzt läuft eine Knabe immer noch. Die Pferdalten, der Kaiser steigt ab. Der Kaiser geht an einen Baum. Bedeckt von viel Adjutant an die Baum, die Kaiser macht. Die Knabe wundert, weil eine Kaiser macht. Aber er macht. Du meinst, der Kaiser pinkelt? So sagt man. So versteht es jeder. Die Knabe wundert, wie der Kaiser geprinkelt hat, knüpft zu, die lange weiße Mantel. Die Knabe ruft mit all sein Deutz. Oh, lebe, die deutsche Kaiser. Der Kaiser sieht an die Knabe, er hebt die Hand und sagt, und alle hören, wie er sagt, du schöne Knabe sollst, wenn aufgewachsen in meinem Schloss in Berlin, die Speise in deine Heimat auftragen. So sagt die Kaiser. Donnerwetter. Alle hören. Auf Deutsch oder auf Griechisch? Sagt Deutsch. Die Knabe versteht nicht, aber der Gouverneur von Gottfurt versteht alles und sagt Griechisch. So wissen alle. Sag mal, Grieche. Der Knabe bist ja nicht etwa du. Ich bin. Du bist der, der den Kaiser pinkeln gesehen hat? Junge. Ich bin. Junge, da bist du ja ein richtiger Glückspilz. Es war ein Glück und ein Unglück. Ich war in die Schloss in Berlin, durch die große Tor, auf die große Off, auf die große Treppe. Aber es war nicht da, die Kaiser. Aber langsam. Wo warst du? In die kaiserliche Schloss. Eine Woche, jeden Tag. Ja, und man hat dich nicht reingelassen? Ich bin reingelassen. Aber es war nicht da, der Kaiser. Und wo war er? Es war angerichtete Revolution. Ja, das ist eine Entschuldigung. Und alle Jahre war große Freude. Die Vater, die Mutter, die Brüder, die Schwester, alle freuen. Weil die Knabe wird sein, ein berühmter Mann. Er wird nicht brauchen, ein kleines Stück Land mit Olivenbäumen. Er wird nicht heiraten, die arme Mädchen von gegenüber. Die Mädchen weint, aber die Knabe lernt die Sprache und die Rezept. Die Vater lässt bauen einen Koffer von Nussbaumholz. Und die Leute staunen und reden. Die Koffer, die da steht. Das ist der von damals? Dieselbe Koffer. Nur ist gespickt jetzt mit den Sternen. Die Blechscheiben, meinst du? Ist gemacht von Büchs von Olivenöl. 7 Sternen. So sieht's schön aus, die alte Koffer. Der Krieg dauert lange, an einem Tag nach dem Krieg. Die Knabe fährt ab und kann nicht finden, die Kaiser. Fragt überall, der findet nicht. Es ist die kalte Winter. Eine Weile bleibt und hungert und friert. Endlich kommt zurück in Korfu. Mit keinem Geld, mit keinen Schuhen, nur mit dem leeren Koffer von Nussbaumholz. Und die Olivenbäume haben geerbt, die Bruder. Ein anderer Mann hat genommen, die Mädchen. Es lachen jetzt die Leute. Still. Still, Grieche. Ah, das war die zweite. Ah, leider nicht. Die ist weggekommen. So war die Unglück. Ah, hättest du bloß nicht gerufen, es lebe der Kaiser. Darf ich Ihnen eine Idee anbieten, Herr Lodeck? Ich denke, du schläfst, Grünstein. Wie soll ich, wenn Sie mehr klappern, als Sie fangen? Nehmen Sie, möchte ich Ihnen raten, was Sie gerettet haben von Ihren Figuren und legen Sie es unter die Schüssel, da ist es geschützt. Und Sie schonen die Mäuse und die Menschen. Morgen allerseits. Ich werde heute mal dem Garçon meine Schüssel auf den Schädel hauen, damit nachweislich ein Zeichen meiner Anwesenheit vorliegt. Man wird sich ein Eisen legen, Herr, wie nebenan den Neger. Da liegt einer ein Eisen? Eine sehr große, sehr schwarze Neger. Eine Musikspieler. Und der Waldtäter, Herr. Sorte, Latinent. Grieche, du bist dran mit dem Kübel. Ja. Was hat er denn Gewaltiges getan, der Neger? Er soll zwei Polizisten haben in die Luft gehoben und hat ihnen zusammengeschlagen, die Köpfe. Ah, das siehst du, wofür bei einer Polizeistreife der zweite Mann gut ist. Weil er den ersten sonst gegenhauen sollen. Ich möchte mich wundern über Ihre Radikalität. Ich meine nur Folgendes, Grünstein. Wenn sich irgendwo zwei Polizisten und ein Neger kloppen, soll man fragen, wer angefangen hat. Mit die Kübel, ich treffe einen Mann von Spanien. Ich auch von Spanien, der deckt. Ja, Spanier gibt es viele hier, nach dem Bürgerkrieg. Die Gewalt fährt zu nichts. Und wenn sich jeder möchte ein bisschen einschränken, kann das nicht reichen für alle. So was haben die sich gedacht, glaube ich, die jetzt verloren haben in Spanien. Hast du was von der Suppe übrig? Wozu Suppe? Man braucht weiße und schwarze Figuren. Die Suppe ist heute besonders trübe. Fangen Sie wirklich wieder an, ganz von vorn? Warum nicht? Wie viel brauchen Sie von den Schachfiguren? 32. Ich staune, dass Sie sind so hartnäckig. Ich hatte schon bei der Geburt einen dicken Kopf. Hat meine Mutter gesagt, tatsächlich. Und später, als ich geboxt habe, haben sich manche Leute an meinem Kopf so müde gekloppt, dass sie umgefallen sind vor Schwäche. Brauchte sie bloß noch anzustoßen. Ein Boxer sind Sie auch? Gewesen, Grünstein. Wie gesagt, ein Nehmer. Ist von Ihnen geschrieben worden in der Zeitung oder ist gesprochen im Radio als Boxer? Ich war Amateur, wenn du das was sagst, Grünstein. Im Arbeitersportverein Freitag. Leichtgewicht. Im Schwergewicht waren Sie nicht? Ja, ich kann ja nicht zugleich im Leicht- und im Schwergewicht sein. Ich frage Sie ja nur, sehen Sie, bei uns haben wir keinen Boxer. Auch in Perlitschew haben Sie keinen. Ich habe aber gehört von einem Schwergewichtsboxer mit Namen Joe Louis. Den gibt es in Amerika. So, mit dem hatten Sie also nichts zu tun? Nein, mit dem nicht. So. Mal abgesehen von allem anderen, der kam nach meiner Zeit. Siehst du, Grünstein, und hier haben wir schon wieder ein Pferd. Und Valise? Ist mein Koffer. On l'a apporté pour vous. Ist ein Wunder. Reines Wunder, es ist mein Koffer. Sie ist aber im Himmel. Es fehlt nichts, alles ist da. Die Wurst, Zwiebeln, Hemd, Strümpfe, sogar die Matze ist da. Ich denke, der Koffer ist geklaut worden. Und zuletzt habe ich ihn gesehen bei einem Herrn Kowalski auf dem Bahnhof. Ich habe ihn in den Koffer stehen lassen und bin auf die Toilette. Und wie ich rauskomme von da, lässt sich ein Herr Polizist meinen Ausweis zeigen. Er steckt ihn in die Tasche und ich sehe ihm dabei zu. Dann verstehen Sie, verlangt er wieder den Ausweis. Verstehe ich genau. Dann habe ich keinen mehr, bitteschön. Logisch. Und inzwischen sehe ich zu wie Kowalski, den ich nicht kenne. Außer, dass ich bin gefahren von Warschau mit ihm im Abteil, dass ich langsam zurückziehe mit meinem Koffer. Wieso? Und Kowalski war ein ehrlicher Mann. Gott verzeih mir, wenn ich schlecht von ihm gedacht habe. Wann freut sich der Arme, wenn er verliert und wiederfindet? Thymian-Knoblauch. Majoran und Kerbe, können Sie es schmecken? Können Sie es riechen? Also wenn ich das Städtel sehe, wie es aufwacht und geht an die Gebete, es geht an die Geschäfte. Mittwoch ist Rindermarkt, Donnerstag am Morgen wird er geschlachtet, der Ochse. Oh, schmeckt gut. Schmeckt gut, Junge. Eine smaghafte Geschmack? Nur die Matzes. Die Matzes sind sie. Wollte ich essen zu Pessach, wo man gedenkt an die Juden, wie sie ausgetrieben worden sind von Ägypten. Bitte kosten Sie. Hat das ja nur Mehl und Wasser? Nun, Mehl ist das und Wasser, weil sie nicht Zeit hatten, die Juden in Ägypten den Sauerteig zu machen. Na, schmeckt es Ihnen? Na, mit Wurst lässt es sich essen. Ist das nicht ein Wunder? Herr Lodek, dass der Koffer da ist. Na, warum ein Wunder? Mit dem Ausweis, will ich dir mal sagen, haben sie mich auf die gleiche Tour reingelegt wie dich. Ja, nun hätte ich mal zurückfahren, Herr Lodek, wo der Koffer wieder da ist. Du wunderst dich zu viel, Grünstein. Die Welt ist unübersichtlich, das ist wahr, aber es ist auch wieder einfach. Die einen scheißen dich an, die anderen, wenn du Glück hast, helfen dir. Ich glaube, ich habe jetzt das System. Ich habe mitgezählt. Ramirez. Könnte ein spanischer Name sein. Ich treffe den Mann von Spanien mit die Kübel. Ich weiß, Krieg, ich weiß. Jetzt klopfen sie nicht nur Französisch, sondern auch Spanisch. Auf die Art ist eine Sprache wie die andere. Sagen Sie, Herr Ludwig, kann man ein Schachspiel herstellen aus Matzes? Aus Matzes? Ich frage Sie. Ja, mit ein bisschen Wasser. Oder mit Suppe. Ich möchte Ihnen geben, die Matzes. Siehst du, Grünstein, jedes Feld hat einen Namen. Hm. An der einen Seite sind Buchstaben und an der anderen Zahlen. Hm. Also, hier zum Beispiel ist C. C7. Das ist vielleicht zu kompliziert für mich. Ja, zum Spielen brauchst du es nicht. Aber Sie wissen es doch, Herr Ludwig. Glaub mir, du brauchst es nicht. Und weiße Dame auf weißes Feld und schwarze Dame auf schwarzes Feld. Ja. Und wie du die Figuren bewegen musst, das habe ich dir erklärt. Also, also ich fange an. Ja. Was ist du? Du? Ja. So. Und jetzt immer abwechselnd. Na, mach mal, was du denkst. Ja, und jetzt sage ich Schach. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du matt bist, aus, finito, kaputt, Schluss. Der erste Verlust, Herr Grünstein. So schnell. Ah, keine Angst. Den Fehler macht ja jeder, der lernt. Jeder. Sieh mal. So, ganz einfach. Jetzt zeige ich dir die spanische Eröffnung. Zu Ehren der Spanier in diesem Knast. Es gibt ja auch noch raffiniertere Dinge, also wie Damenindisch, aber damit fangen wir nicht an, nicht? Also. So, also, es beginnt E2, hier, E2, E4. Jetzt operieren Sie doch mit dieser Sache. Ja, ich muss es nicht sagen, man sieht es ja. Man sieht ja, wo die Figuren stehen, nicht? Die ersten Züge sind immer gleich. Ne? Kann ich nicht machen, einen anderen Zug? Ja, das kannst du, natürlich kannst du das, aber dann ist es nicht Spanisch. Und Spanisch ist am besten zum Lernen. Ich muss Ihnen vertrauen, Herr Ludwig. Kann ich hier hinstellen, die Läufer? Das ist nicht falsch. Dann stelle ich den Läufer. Aber was meinst du, wo ich schon überall gespielt habe? Selbst im Krieg, beim Donner der Kanonen, mit dem Steckschach im Stehen vor dem Arbeitsamt unter dem Passatwind südlich der Kapverden. Schach, Grünstein. Und matt. Die zweite Verlust, Herr Grünstein. Wieder genauso. Ja, jetzt nimmst du die Weißen. Komm. Weiß beginnt. Ja. Letzten Sommer habe ich in Nizza gespielt, in dem feinen Club im Café Regence Royale, als Gast in der vierten Kategorie. Die erste Kategorie, Grünstein. Lauter Weißrossen. Verstehst du? Lässt du das Pferd da stehen? Werden Sie es wegnehmen? No, das nicht. Wenn Sie es nicht wegnehmen, warum soll ich es dann wegnehmen? Ganz schön mutig, Grünstein. Ja. In Nizza, da spielt auch ein Haufen englischer Lords. Ich habe zum Beispiel gegen einen pensionierten General gespielt. Aber er war 4 Jahre lang Spion in Berlin. Der Kellner, der da bedient, hat gesagt, den Mann schlagen Sie, Kapitän, der Mann ist senil. Habe ich auch geschlagen. Bums, das war's auch hier, Grünstein. Schach und matt. Die dritte Verlust. Können Sie nicht aufhören mit dem Zählen? Will ich vielleicht um Geld? Die 18. Verlust? Wollen möglicherweise Sie versuchen zu spielen, Herr Grieche. Vielleicht. Ich werde erlernen, dieses Spiel. Vielleicht später. Könnte es nicht sein, dass mir Spanisch nicht liegt, Herr Lodek? Vielleicht mehr dieses Indisch mit Namen. Eins nach dem anderen, Grünstein. Jetzt üben wir Spanisch. Bei der Eröffnung musst du lernen wie das ABC. Das haben nämlich schlaue Leute alles schon ausprobiert. Du darfst natürlich nicht immer den gleichen Zug machen wie ich, Grünstein. Wenn er gut ist für Sie, warum nicht für Weil mich? Weil du schwarz spielst, so verlierst du ein Tempo. Und wenn ich jedes Mal hin und her überlege, verliere ich kein Tempo? Dann verlierst du Zeit. Aber Zeit haben wir ja. Ich möchte Sie nicht immer warten lassen, Herr Lodek. Überlege, solange du willst. Na schön, wenn Sie es sagen. Schach verlangt Ruhe. Mal den Namen Maljochin gehört? Möglich, aber ich möchte es vergessen haben. Er geschrieben Aljechin, aber gesprochen Aljochin. Ein Genie, Grünstein. Ja? In Nizza. In Nizza hat er gegen 30 Mann gespielt. Simultan. Ja? Das heißt zugleich. Anno. Er hatte die Ruhe so sehr weg, dass er erst mal gar nicht erschienen ist. Er wurde mit der Taxe aus einem Lokal geholt. Und dann hatte er zwei Mädchen mit, wovon ihm eine dauernd auf dem Schoß saß. Ich habe am 28. Brett gesessen. Aber nach 14 Zügen muss ich einen Fehler gemacht haben. Ich danke Ihnen, hat Aljochin zu mir gesagt, wobei er ziemlich nach Schnaps gerochen hat. Immerhin. Auch ein Könner wie Rometti aus Italien war im Handumdrehen kaputt. Ich versuche mir zu überlegen, Herr Ludwig, was Sie unternehmen werden mit Ihrem nächsten Zug. Genau. So ist richtig. Bald ist die 19. Verlust. Nimm ihm nicht die Nerven, Grieche. Jeder macht mal einen Fehler, im Spiel wie im Leben. Bei mir stand eines Tages ein Kerl an Bord. Erst fragt er so ganz beiläufig, ob ich Zigaretten von Korsika hole oder Juden nach Palästina bringe. Und dann sagt er, ein kleines Schiff, Kapitän, ein armes, kleines Schiff. Sie sollten lieber für uns arbeiten. Und wer seid ihr, frage ich. Dixième Bureau, sagt er. Geheime Polizei. Soweit war es vielleicht sein Fehler. Ich sage, komm mal näher. Dann habe ich ihm eine schöne, gestreckte Rechte auf den Punkt gehauen. Und dann hat Charlie mit angefasst und wir haben ihn die 2 Meter rübergeschmissen an Land. Und im Kriechen hat er sich das Kinn gehalten. Das war aber mein Fehler. Sie haben mir die Lizenz entzogen. Und deshalb musste ich nach Paris und jetzt sitze ich hier drin. Mit euch. Ich hätte nicht so unhöflich ablehnen dürfen. Les Écuelles. Die können einen ja ganz schön stören mit ihrer Suppe. Lass alles stehen, Grünstein. Lass alles stehen. Wir spielen gleich weiter. Sie führen ein abenteuerliches Leben, Herr Ludwig. Was bleibt mir übrig? Aber führen Sie ein glückliches Leben? Meine Mutter hat mich mit Spinnweben abgerieben, gleich nach der Geburt. Das soll Glück bringen. Ich wünsche es Ihnen. Spielen wir weiter? Ja. Ich bin am Zug, was? Sie liegen den Bauern? So ist es. Oh, ja. Ja, zuletzt bin ich auf einem Norweger gefahren. Ein richtiger Eimer. Wenig Heuer, schlechtes Fressen für die Matrosen. Aber nach Haus will ich nicht, weil sie da den Hitler haben. Wer den bloß für verrückt hält, der irrt sich. Also sind Sie nun ein Kapitän oder ein Matrose? Im Hafen von Fréjus liegt ein Schiff, das ich führe. Und wer ein Schiff führt, ist ein Kapitän. Sie verstehen sich verwickelt zu antworten wie die Gesetzbücher. Die Hitler ist verrückt? Eben nicht. Und warum regiert die Hitler? Warum? Weil die Kaiser böse ist. Nanu. Weil die Kaiser böse ist, so, dass nicht zurückkommt in Deutschland. So kommt die Hitler. Hast du gehört, Grünstein, warum der Hitler dran ist? Lenken Sie mich nicht ab mit dem Hitler. Jetzt sage ich Ihnen Schach. Du sagst Schach. Da stelle ich den Turm vor. Dann lasse ich springen das schöne Pferd. Ist wieder Schach. Tatsächlich. Und wenn Sie Rücken nach vorn, ist wieder Schach. Ja. Verflucht. Nichts zu machen ohne Brille. Und was bedeutet es? Du hast gewonnen, Grünstein. Ja. Es ist nicht der 19. Verlust. Jetzt verliere ich das Spiel wegen dem scheiß Kaiser, deinetwegen, Grieche. Ich wundere, es war geredet von die Hitler. Aber wie soll man sich denn konzentrieren, wenn du hier rumhockst und dauernd vom Kaiser quatschst? Könntest du nicht mal eine Weile still auf deinem Bett sitzen? Von jetzt, ich werde nicht sprechen. Jedenfalls nicht von diesem ausgedienten Kaiser. Ich werde nie sprechen von jetzt und ich werde nie alleine dieses Spiel. Ja, gut, ja. Also, wie hast du das gemacht, Grünstein? Ich weiß nicht. Herr Lodeck, ich überlege und überlege. Die Figuren tanzen mir vor den Augen plötzlich und rücken fast allein. Mich müssen Sie nicht fragen. Dann spiele ich nochmal mit Weiß. Wie Sie wollen, Herr Lodeck. E2, E4. Ja, ich mache es, wie Sie mir gesagt haben. Schach ist ein schönes Spiel. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich zweimal gewinnen kann gegen Sie. Es ist noch schöner, als wenn man verliert. Was ist so? Es ist eigentlich schade, dass ich bald abreisen werde, wo ich allmählich ein Gefühl bekomme für das Spanische. Ich schlage den Bauern. Ich auch. Och, Hade. Ich auch. Aha. So. Naja. Zuerst ist ein Telegramm gekommen, müssen Sie wissen. In Paris ist gestorben, der Onkel Jankel. Ich habe ihn nicht gekannt, den Onkel Jankel. Vor langer Zeit ist er ausgewandert, also habe ich es mich kosten lassen, ein allgemeines, trauriges Gefühl. Ja. Aber es fragt die Frau, warum schicken Sie ein Telegramm extra von Paris, von der Behörde? Woher wissen Sie von uns? Vielleicht ist es eine Erbschaft. Hast du vorhin genau so gestanden? Ungefähr. Kann es so gestanden haben, Herr Rodek. Knifflig. Knifflig. Wir liegen nachts, müssen Sie wissen, und beratschlagen. Die Frau sagt, fahr hin und sieh nach, was dein Onkel Jankel hinterlässt. Unterladen. Und wenn du wirst eine Woche nicht schlachten, werden die Juden nicht verhungern. Könnte es nicht schade sein ums teure Fahrgeld. Was war er denn? Ein Schneider. Und wenn er geworden ist, ein Modekönig. Gut, ich werde fahren, sag ich. Da jammert sie. Was, du willst wegfahren in solchen Zeiten, wo du musst reisen über Deutschland, wo sie die Juden misshandeln? Ich fahre als ein Pole, sag ich. Und wenn sie auch verfolgen, die Polen? So wenden wir es hin und her. Und dann sag ich, wir haben nicht gesündigt. Und haben nichts zu verschenken, warum soll Gott uns verlassen? Und der Vater im Himmel hält seine Hand über mich, genau bis ich in Paris auf dem Bahnhof bin. Dann aber spricht er nun bereue, feile Grünstein, und suche den verborgenen Sinn in deinem Unglück. Und wie ich bereue und bereue die Abkehr und die Neugier und wie ich bereue die 8. Woche, sie sind mein Zeuge. Da kommt der Koffer zurück wie ein Zeichen und ich sage, Herr, ich habe verstanden. Und ich gebe Ihnen die Matzes, Herr Lodeck. Und jetzt frage ich mich, ob es nicht auch sein Plan war, dass ich mit Ihnen Schach spiele. Du redest in einer Tour. Der Grieche sitzt rum wie ein eingeschneiter Affe. Lenkt er natürlich beides ab. Ja. Ich wollte nur sagen, dass mein Herz nicht mehr hängt an der Erbschaft vom Onkel Jankel. Ich möchte wissen, warum ich zweimal gegen dich verloren habe. Ich sehe auch den Ochsen nicht mehr in der Früh. Irgendwie stehst du schon wieder besser. Und wie werden Sie sich verwundern, die Frau, die Kinder und die Nachbarn, dass ich eingesperrt war im selben Hause wie die Königin Marie Antoinette? Die war hier nicht drin. Nun, ich schmicke es ein bisschen aus. Und für die Kinder werde ich erklären, das schöne, schwierige Schach. Schach, Herr Lodeck. Ja. Schach. Ja. Könnte es sein, dass Sie verloren haben, Herr Lodeck? Ja. Hey, was ist denn los, Grieche? Was machst du denn mit deiner Schüssel? Ja. Hör doch mal auf! Ja. Hör doch mal auf, auf der Schüssel rumzuhampeln! Ich habe Ihnen immer gesagt, er ist verrückt. Komm zu dir, Grieche, wir sind doch bei dir. Mensch, du setz dich erst mal hin. Ah, also essen kannst du aus der Schüssel nicht mehr. Le jeu d'échec est confisqué. Ja, alles in Ordnung, Gardien. Der Mann beruhigt sich schon. Ja, was soll denn das? Lass mal das Schachspiel stehen. Das Spiel gehört mir. Suivez-moi. Was? Hey, hey! Warum soll ich denn mitkommen? Hier hat ein Mann einen Zellenkoller. Der hat durchgelesen. Was hat das mit mir zu tun? Parlez-vous français? Ein Kapitän, Monsieur le Directeur, spricht viele Sprachen. Wir können Deutsch sprechen. Ich bin Elsässer. Merci, Monsieur. Dieses Spiel wurde beschlagnahmt auf meine Anweisung. Dann protestiere ich dagegen. Oh, sprechen Sie nicht so mit mir, Monsieur. Ich bin selbst ein Freund des Schachspiels. Und ich bewundere die Schachfiguren, die man im Gefängnis macht, aus Brot und aus Zeit. Ihre Figuren sind besonders schön. So glatt wie aus einem edlen Material. Das ist Matzes. Matzes? Jüdisches Brot. Ausgezeichnet. Und die glänzende schwarze Färbung? Das ist die ranzige Suppe, die hier gekocht wird. Ganz ausgezeichnet. Geben Sie mir die Ehre, Kapitän. Ein Spiel mit Ihrem Spiel. Ich bin Ihr Gefangener, Monsieur. Eine würdige Antwort. Rechts oder links? Links. Dann spielen Sie weiß und fangen an. Spanisch. Nein. Italienisch. Spanisch habe ich in der letzten Zeit zu oft gespielt. Also Italienisch. Kennen Sie eigentlich den Dreh mit den Papieren? Wovon sprechen Sie? Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich. Die Polizei kommt in die Pension, in der ich wohne, und kontrolliert sie. Sie sagen, in Ordnung, die können Sie sich morgen bei uns wieder abholen. Und als ich da erscheine, werde ich verhaftet, weil ich keine Aufenthaltserlaubnis habe. Hat man das gemacht? Ja, so macht man es. Auch mit dem Polen in meiner Zelle. Ein verdeckter Zug, würde ich sagen. Aber der Grieche hat überhaupt keine Ahnung, was Sie von ihm wollen. Es tut mir leid, Monsieur, aber man betrachtet Sie alle als unerwünschte Ausländer. Und was ist an mir unerwünscht? Es ist eine unruhige Zeit, Monsieur. Na, wenn Sie das meinen, ich habe nichts zu tun mit dem Radau-Bruder in Deutschland. Vielleicht besteht die Ansicht, man muss mit ihm leben. Wenn er Sie leben lässt? Vielleicht besteht die Ansicht, gerade Leute wie Sie könnten ihn anziehen, wie den Blitz. Und wer ist das? Leute wie ich. Sehen Sie, Monsieur, ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin der Direktor von einem kleinen Gefängnis. Wir können Schach spielen, das ist alles. Oh ja, hoppla, hoppla. Da sitze ich an der Falle. Was war, Herr Lodek? Das Spiel ist weg. Weg? Ja, und ich habe ihn zweimal gewinnen lassen, diesen Hund. Der Direktor sammelt nämlich Schachspiele und aus Matzes hat er noch keins. Machen wir ein neues, Herr Lodek. Wir legen das Brot zusammen. Oder essen Sie Ihr Brot, wir nehmen nur meins. Lohnt sich nicht, Grünstein. Wird wohl meine letzte Übernachtung hier sein. Kommen Sie frei? Ich komme vor ein Schnellgericht. Ich warte immer, dass Sie nicht schlafen. Die ganze Nacht warte. Grieche, schön, dass du wieder redest. Was malst du denn so innig auf dein Papier? Ich möchte geben einen Brief. Bitte, die Briefmusik sehr schnell. Aber es muss noch hinzugefügt sein, die Adresse für die Brief. Sie sind ein guter Mann. Ich glaube, sprechen böse, aber in die Herzen sind gut. Zeig mal her den Brief. Ich muss ja wissen, was ich rausschmuggeln soll. Aber nicht sprechen böse. Sehr geehrte Majestät, der deutsche Kaiser, es schreibt eine Grieche von Korfu, ihre Koch. Sie sagen so die 11. April 1905 an eine Knabe. Die Knabe bin ich. Sehr geehrte Kaiser, es ist die Krieg und ich komme nach Berlin zu spät. Aber all die Leben, ich denke treu und komme jetzt wieder. Vielleicht ist wieder Krieg, aber ihre Koch kommt. Schon ist in Paris, aber ein Unglück. Ihre Koch ist in Gefangenschaft, französische. Sehr geehrter Kaiser, er bittet für Hilfe. Niemand hilft. Ich wünsche einen guten Morgen. Morgen, Grünstein. Wenigstens haben Sie schönes Wetter für Ihren Prozess. Es sieht so aus. Hör zu, Grieche. Ich nehme ihn mit, den Brief. Und fragen genau die Adresse in Holland. Mache ich. Und geben ihn so die Adresse von die Gefängnis. Und Sie gehen schnell. Ich tue, was ich kann. In die Freiheit. Ich kann kochen eine Suppe. Für Sie auch. Für Sie, Herr Grinstein. Orangensauce. Es kann natürlich sein, Grieche, der Brief erreicht den Kaiser nicht so schnell. Warum erreicht nicht? Nimm mal an, die Post geht lang. Oder man legt ihm den Brief nicht gleich vor. Der Kaiser geht ja nicht selbst zum Briefkasten. Oder er liest ihn nicht gleich. Und wenn er liest, dann muss er sich erst beraten, was er tun kann in dem Fall. Das ist ja alles nicht mehr so wie früher mit dem Kaiser. Ich meine, vielleicht musst du dir auch selbst ein bisschen helfen. Sorte, Latinent. Wer ist denn dran? Sie sind dran, Herr Lodek. Ich werde bringen die Kübel. Na, lass stehen. Ich gehe schon. Nein, ich. Ich bedanke. Werden wir nicht mehr Schach spielen, Grünstein. Schade drum. Jetzt denkst du, du spielst besser. Ich denk nichts, Lodek. Was habe ich gesagt? Schach ist ein schönes Spiel. Wenn du mal ein Inserat siehst in der Mittelmeergegend, wo drauf steht Tourism individuell maritim, das heißt individuelle Seereisen. Das bin ich. Oder Sie nehmen sich einen Zug, fahren bis Rad umsteigen, um nach Berlitschew, dann sind es noch 3 Kilometer zu Fuß bis Burschowka. Fragen Sie nach Grünstein. Jeder wird Ihnen sagen. Die Partie steht ausgeglichen, Herr Lodek. Ja, ich sehe. So schnell kann Schwarz nicht gewinnen in der spanischen Eröffnung. Sie müssen da einen Fehler gemacht haben damals. Hat doch nicht 3-mal hintereinander. Nein. Grünstein hatte da einen Springerzug, einen Zug mit dem Pferd. Aber wie? Wir haben es durchprobiert. Ja, uns fehlt eben was Grünstein hatte. Seine Idee. Wären Sie mal hingefahren zu ihm? Wann denn? Das war doch schon August, 3 Wochen vor dem Krieg. Wer weiß, ob der überhaupt noch hingekommen ist nach Polen. Und wenn, wo ist er da hingekommen? Haben Sie den Brief eingesteckt an den Kaiser? Ja, als ich rauskam. Nach 4 Monaten in Fränen. Ein anderes Gefängnis? Naja, ein anderes. Komisch, so viele Leute spielen Schach auf der Welt. Aber nur Grünstein wusste diesen Zug. Er könnte im Schachbuch stehen, wie Nemzowitsch. Sozusagen die Grünstein-Variante. Ja, so könnte man sagen. Und wäre auch gut gegen so einen flauen Hund wie diesen Kellner Garstecki. Die Grünstein-Variante. Hörspiel von Wolfgang Kohlhase. Eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Dramaturgie Wolfgang Beck. Die Personen und ihre Darsteller. Grünstein Kurt Böwe. Lodek Rolf Ludwig. Der Grieche Horst Hiemer. Gefängnisdirektor Werner Dissel. Student Holm Gärtner. Wärter Pierre Posnischew. Musik Thilo Medek. Schnitt Brigitte Pumptow, Toningenieur Jutta Kaiser, Assistenzregie Barbara Plensat, Regie Günter Rücker.